10,000 Mann, im Zog ist Manöver, 10,000 Mann, im Zog ist Manöver, warum, warum, im Zog ist Manöver, rund ihre Luft. Da kamen sie, ein Bauer ist Quartiere, da kamen sie, ein Bauer ist Quartiere, warum, warum, im Zog ist Manöver, rund ihre Luft. Der Bauer hat eine wunderschöne Tochter,